mix by DJ Hypnos. comes the same thing. Yeah. Soulstorm mix by DJ Hypnos. Yeah. and you just have to risk it all to get what you want. Now tell me. Yeah. Südgruppe der 6. Armee nach mehr als 2 Monaten heldenhafter Verteidigung von der Übermacht des Feindes im Kampf überwältigt worden. 30. Januar. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Stalingrad ist die Lage verändert. Der Mut der Verteidiger ist ungebrochen. letzten Atemzug getreu, ist die 6. Armee der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.